Um die Beziehungen zwischen der DDR und Ungarn steht es nicht zum Besten. Schon Ende vorigen Monats hatte das SED-Politbüro von der großen Sorge gesprochen, mit der man die Entwicklung in Budapest verfolge, die nach Meinung der SED-Führung auf eine Beseitigung des Sozialismus hinauslaufe. Das Glückwunschtelegramm, das Erich Honecker kurz danach an den neuen ungarischen KP-Vorsitzenden Rezső Niersch zu dessen Wahl schickte, bestand aus ganzen zwei Sätzen und drückte die eher zurückhaltend formulierte Überzeugung aus, dass sich die traditionell freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Parteien auch in Zukunft zum Wohle des Sozialismus und des Friedens gestalten würden. In auffallendem Gegensatz dazu, was sowohl die Länge als auch das persönliche Engagement anging, stand das Beileidstelegramm Honeckers zum Tode von Janosch Kadar. Man erinnert sich, dass zu Beginn der 80er Jahre, als es um die Raketennachrüstung ging, die Führung in Budapest diejenige war, mit der Ostberlin im hinhaltenden Widerstand gegen die Moskauer Pläne besonders eng zusammenrückte. Heute, zum Ende des Jahrzehnts, ist die Situation genau umgekehrt. Die DDR-Führung bringt den ungarischen Reformen das größte Misstrauen entgegen, steckt aber in der Zwickmühle, die Beziehungen zu dem Bruderland im Warschauer Pakt ohne ersichtlichen Anlass nicht reduzieren oder gar einfrieren zu können. So macht man gute Miene zum vermeintlich bösen Spiel. Der stellvertretende ungarische Regierungschef Peter Medzsés wurde zu Wochenbeginn protokollgerecht von seinem Ostberliner Pendant, dem Politbüromitglied Günter Kleiber, empfangen. Man stimmte, so die offizielle Mitteilung, die Wirtschaftspläne für den Zeitraum von 1991 bis 1995 miteinander ab. Man konzentrierte sich dabei auf Mikroelektronik und Robotertechnik, auf neue Werkstoffe und Biotechnologien. Man versicherte sich gleichzeitig des gegenseitigen Respekts und verwies, wie es wörtlich heißt, auf die Nützlichkeit des Meinungsaustausches, um gewonnene Erfahrungen beim sozialistischen Aufbau besser nutzbar zu machen. Was die DDR-Führung tatsächlich von der Entwicklung in Ungarn hält, ist heute in der FDJ-Zeitung Junge Welt nachzulesen. Da fragt eine Leserin erschrocken, wie es heißt, nach der Errichtung von Nachrichtenbüros der US-Rundfunkanstalten Radio Liberty und Radio Free Europe in Ungarn. In der Antwort werden die Rundfunkanstalten wie üblich als Hetzsender apostrophiert. Am Schluss wird allerdings auch noch deutlich gegen die Budapester Entscheidung politisch Stellung genommen. Und diese Erklärung soll er gegenüber den Alliierten abgegeben haben. Bislang blieben die Forschungen ergebnislos. Wie dem auch sei, politisch relevant wäre eine solche Verzichtserklärung, ob nun mündlich oder schriftlich abgegeben, nicht. Der Historiker Dr. Josef Foschepoth bringt es auf den Punkt. Egal, wie Adenauer sich in einem solchen Zusatzdokument verpflichtet hätte, wäre es völlig unerheblich, weil die Regelung der gesamtdeutschen Problematik weiterhin ausschließlich Sache der Siegermächte ist, wie sie sich aus der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ergeben haben. Außenpolitisch war die deutsche Frage in den 50er Jahren im Verständnis auch der Nachbarländer weitgehend geregelt. Innenpolitisch hat sie aber weiterhin immer wieder Furore gemacht, und das sehen wir auch an der jüngsten Äußerung von dem CSU-Vorsitzenden Weigel. Sie dient natürlich dazu, um bestimmte nationale Stimmungen und Mentalitäten zu befriedigen, und wir einmal die Veränderung des innenpolitischen Klimas uns vor Augen führen. Bergarbeiter, bislang stets als Adel des Proletariats gerühmt, streiken. Im westsibirischen Nizhdorezhensk sind rund 12.000 Kumpels im Ausstand. Weshalb es zu diesem Streik kam, schildert aus Moskau Hermann Krause. 77 Kumpel waren es, die am Montag früh nicht wie gewöhnlich Grubenlampen und Arbeitskleidung in der Kaue abgaben, sondern sich zu einem Sitzstreik im Zentrum von Meschdorezhensk versammelten. Die nachfolgende erste Schicht des Tages solidarisierte sich. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen von 40 Grad kamen am Mittag weitere 180 Kumpel hinzu. Andere Gruben schlossen sich an, sodass zurzeit insgesamt 12.000 Bergleute in der westsibirischen Stadt streiken. Davon betroffen sind 5 Zechen. Den Bergleuten geht es dabei um die Durchsetzung von besseren Arbeitsbedingungen, aber auch um eine allgemeine Verbesserung der Versorgungslage. So beklagen sie, dass die Verpflegung in den Kantinen unzureichend sei, dass es an Wurst und Fleisch mangele, aber auch an für Bergleuten so wichtigen Produkten wie Seife und einer vernünftigen Arbeitskleidung. Insgesamt besteht der Forderungskatalog aus 40 Punkten. Neben Handtüchern und winterfesten Jacken wird auch verlangt, für mehr und bessere Produkte in den Lebensmittelgeschäften zu sorgen. Die Regale seien schon seit Wochen leer, heißt es in einem dramatischen Appell der Bergleute. Die Verhandlungen mit den Streikenden wurden zuerst auf lokaler Ebene geführt. So erschien noch am Montag der erste Sekretär des Stadtkomitees. Dennoch, so berichtet heute die Pravda, kam ein vernünftiger Dialog nicht zustande. Am Dienstag versammelte sich dann eine stets größer werdende Menschenmenge im Zentrum. Die Anreise des Kohleministers Schadow wurde gefordert. Schadow, der erst letzte Woche in seinem Amt vom obersten Sowjet bestätigt worden war, reiste dann auch umgehend an. Weitere Bergwerke schickten Delegationen. In dem von den Bergleuten gewählten Streikkomitee befinden sich auch Parteimitglieder, erwähnt ausdrücklich die Pravda. Dieses Komitee sorgt dann wohl auch dafür, dass es in der 100.000 Einwohner zählenden Stadt zu keinerlei Ausschreitungen kam. So wurde der Verkauf von Alkohol während der Dauer des Streikes strikt untersagt. In einer 3,5 Stunden dauernden Rede bemühte sich Kohleminister Schadow dann die Bergleute zu beruhigen, wobei er gewisse Konzessionen machte. Die Hälfte der Forderungen, so die Pravda, konnte er erfüllen. Bis Mittwochmorgen um 5 Uhr versuchte der Minister, ständig mit Moskau telefonierend, einen endgültigen Kompromiss zu finden, aber ohne Erfolg. Der Streik dauert an. Die Situation in dem Kusnezbecken, das man als Ruhrgebiet Westsibiriens bezeichnen könnte, gilt als brisant, da die Versorgungslage der dort lebenden Bevölkerung zurzeit weitaus schlechter als in anderen Teilen der Sowjetunion ist. Zitat Theo Weigel, CSU-Vorsitzender und Bundesfinanzminister beim Schlesier-Treffen in Hannover. Damit war der Vorhang geöffnet für des Schauspiels x-ten Akt, Polen und kein Ende. In die Handlung platzt nun der Politologe und Friedensforscher Professor Karl Kaiser. Er behauptet, der erste Bundeskanzler habe in einer einseitigen Erklärung die polnische Westgrenze anerkannt. Das Dokument sei bis jetzt geheim gehalten worden. Also schon in den 50er Jahren habe Konrad Adenauer die Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens anerkannt. Die Grenze, die die Sieger des Zweiten Weltkriegs zum Abschluss der Konferenz von Potsdam im August 1945 festgelegt hatten. Ein Großteil der deutschen Gebiete im Osten sollte unter polnische Verwaltung kommen, also das südliche Ostpreußen, Pommern, Teile Westpreußens und Brandenburgs und Schlesien. Inzwischen hat der Historiker Golo Mann Stellung genommen. Er hält es auch für möglich, dass es ein entsprechendes Dokument von Adenauer in den Archiven der Westalliierten geben kann. Anke Lauschka hat sich mit dem Historiker Josef Foschepoth unterhalten. Er hat das Buch geschrieben, Adenauer und die deutsche Frage. Erste Frage des Interviews, ist Adenauer eine solche Haltung zuzutrauen? Wir wissen zurzeit noch nichts über den Charakter der Quelle. Handelt es sich um ein Zusatzprotokoll? Handelt es sich um eine Aktennotiz? Handelt es sich um eine einseitige schriftliche Erklärung Adenauers? Solange wir das nicht wissen, können wir natürlich auch die historische Bedeutung dieses Dokuments nicht abschätzen. Aber das nur soweit zur Form. In der Sache selbst würde ich Herrn Kaiser voll zustimmen, denn die neuere historische Forschung hat völlig klar herausgearbeitet, dass die Oder-Neiße-Gebiete kein Gegenstand für Adenauer gewesen sind, um seine Westintegrationspolitik aufhalten zu lassen. Konkret, dass er also niemals daran gedacht hat, die Gebiete östlich von Oder und Neiße wieder in einen deutschen Staatsverband integrieren zu können. Bei meinen Forschungen im Londoner Staatsarchiv sind mir zum Beispiel Dokumente untergekommen, die dieses eindeutig belegen. Als er zum Beispiel im Jahre 1951 auf einem Vortrag oder in einer Rede vor dem Berliner Funkturm gesagt hatte, dass die Westintegration erst die Ermöglichung für die Wiedergewinnung der Gebiete östlich von Oder Neiße seien, wurde er also von den hohen Kommissaren energisch zurückgepfiffen. Halten Sie es für möglich, Herr Dr. Foschepoth, dass der Verzicht auf Schlesien, Teile Ost-Westpreußens, auf Brandenburg von Adenauer, von dem Pragmatiker Adenauer, eine Art Gegenleistung dafür waren, dass die Bundesrepublik so fest ins westliche Bündnis integriert werden konnte? Also ich glaube, der Begriff Gegenleistung ist hier nicht angebracht, denn der Erfolg Adenauers bestand unter anderem darin, dass eigentlich ein sehr großer Konsens zwischen den westlichen Siegermächten und ihm in der Regelung der Deutschlandfrage bestanden haben, sodass es also gar nicht notwendig gewesen wäre, eine entsprechende Gegenleistung zu erbringen. Wenn wir uns den Vertrag einmal etwas genauer ansehen, der ja bezeichnenderweise eigentlich Bonner Vertrag heißt, in der Sprache der Siegermächte und nicht Deutschlandvertrag, wie wir ihn dann getauft haben, dann geht daraus ganz deutlich hervor, dass die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges sich weiterhin sämtliche Rechte vorbehalten hinsichtlich einer gesamtdeutschen Regelung, einer Wiedervereinigungsfrage und einer friedensvertraglichen Regelung der Deutschlandfrage. Das heißt also, egal wie Adenauer sich in einem solchen Zusatzdokument verpflichtet hätte, wäre es völlig unerheblich, weil die Regelung der gesamtdeutschen Problematik weiterhin ausschließlich Sache der Siegermächte ist, wie sie sich aus der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ergeben haben. Nun hat CSU-Chef Weigel jetzt die Frage nach der polnischen Westgrenze, die Diskussion darum, jetzt wieder neu aufgewirbelt. Er hat gesagt, rechtlich bestehe das Reich in den Grenzen von 37 fort. Formal juristisch hat er sicher recht. Andererseits gibt es natürlich auch den deutsch-polnischen Vertrag aus dem Dezember 1970, wo die Rede ist von der Unverletzlichkeit der Westgrenze Polens. Das ist ja eine Art indirekte Anerkennung schon. Wenn es nun tatsächlich einen solchen Verzicht Adenauers gäbe, wäre das der Anfang des Weges, der mit dem deutsch-polnischen Vertrag ein Ende gefunden hätte? Ich glaube, dass die außenpolitische Entwicklung der Bundesrepublik gerade im Hinblick auf das Verhältnis zu den osteuropäischen Staaten eine sehr viel größere Kontinuität aufweist, als wir bislang vermutet haben. Insofern würde ich Ihre Frage bejahen. Das heißt also, dass durchaus Adenauer im Hinblick auf seine Ostpolitik ähnlich gedacht hat wie also eine spätere Regierung Brandt, nur mit dem Unterschied, dass er seine Politik in einer anderen Zeit innenpolitisch hat durchsetzen müssen, als es etwa dann der spätere Bundeskanzler Brandt gewesen ist. Das bringt mich also zu dem Punkt, dass wir also sehr deutlich unterscheiden müssen zwischen der innenpolitischen Funktion der deutschen Frage und der außenpolitischen Funktion. Außenpolitisch war die deutsche Frage in den 50er Jahren im Verständnis auch der Nachbarländer weitgehend geregelt. Innenpolitisch hat sie aber weiterhin immer wieder Furore gemacht und das sehen wir auch an der jüngsten Äußerung von dem CSU-Vorsitzenden Weigel. Sie dient natürlich dazu, um bestimmte nationale Stimmungen und Mentalitäten zu befriedigen und wir einmal die Veränderung des innenpolitischen Klimas uns vor Augen führen. Herr Dr. Forscheput, wie beurteilen Sie in der momentanen Diskussion die Notwendigkeit der Präambel des Grundgesetzes, den Wiedervereinigungsanspruch? Ich halte sie weiterhin natürlich für jeden Deutschen, der auf dem Boden des Grundgesetzes lebt, für bindend. Und das Problem, was hier nur entsteht, ist, dass in der öffentlichen Vorstellung häufig der Fehler gemacht wird, als stünde in der Präambel drin, das deutsche Volk sei aufgefordert, eine Wiedervereinigung Deutschlands gar in den Grenzen von 37 zu betreiben. Genau dieses steht aber nicht dort. Da heißt es nur, dass das gesamte deutsche Volk aufgefordert bleibt, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Sein Name war in vielen Würdigungen nochmals mit jener Art Kommunismus in Verbindung gebracht worden, die Chruschtschow einst als Gulaschkommunismus bezeichnete und die jenes autoritäre Gesellschaftssystem meint, das gleichwohl vorsichtige Reformen möglich machte. Heute wird Janosch Kader beigesetzt. Gábor Kiszely in Budapest, die Trauerfeierlichkeiten dauern noch an. Welche Worte wurden denn bisher gefunden am Grab des einstigen Reformers und doch des Bremsers der letzten Jahre? Ja, die Trauerfeierlichkeit dauert an, die Beisetzung ist soeben beendet worden. Jetzt ziehen die Politiker gerade zu der Witwe, um dann die letzten Beileidsworte zu sprechen. Gewürdigt wurde Janosch Kádár heute noch in der Parteizentrale bei der feierlichen Verabschiedung von Generalsekretär Károly Gross, der auch darauf hinwies, dass seine Erbschaft im Geiste der neuen Zeit bearbeitet werden und aufgearbeitet werden müsste. Dadurch könne man Kádár die größte Treue erweisen. Parteivorsitzende Nyers hat Janosch Kádár soeben im Friedhof, im sogenannten Pantheon der Arbeiterklasse verabschiedet. Er würdigte ihn auch als einen Staatsmann von epochaler Bedeutung, verschwieg aber auch nicht, dass sein Weg nicht unbedingt demokratisch war und verwies auch, soweit es die Umstände erlaubt haben, auf seine Fehler. Und er verabschiedete sich von Janosch Kádár mit den Worten, die man sich vielleicht merken sollte, denn das ist ja bei einem kommunistischen Begräbnis äußerst unüblich. Er sagte, Gott mit dir, Janosch. Herr Kiszely, wie hat denn das Volk, wie haben die Ungarn selbst in den letzten Tagen der Person Kádárs gedacht? Seit zwei Tagen wurde hier hier in der Budapester Parteizentrale war Janosch Kadar aufgebahrt und da sind mehrere 10.000 Menschen vorbeigezogen. Auch der Friedhof ist sehr voll. Die Stunde erduldet keine Vergleiche mit dem Begräbnis von Imre Nagy und seiner Mitkämpfer am 16. Juni. Aber man muss allerdings unterstreichen, dass die Menschen, die Ungarn sich anscheinend über ihre Gefühle, über die Seuche des Klassenkampfes, über die Verfolgungen, über die verlorene Revolution und den Terror erhoben haben, denn es sind sehr viele gekommen im Geiste der Versöhnung. Sehr viele Menschen haben sich auch bekreuzigt und sind auf die Knie gegangen vor Janosch Kadars Sarg. Erneut kündigte er auch personelle Konsequenzen, also die Absetzung unfähiger Funktionäre an. Aus Moskau dazu Hermann Krause. In den sowjetischen Zeitungen wurde erst heute jene Rede veröffentlicht, die Staatspräsident Michail Gorbatschow schon Anfang der Woche in Leningrad hielt. Gorbatschow war extra zur Auswechslung des ersten Parteichefs Juri Solowjow, der bei den Wahlen zum Volkskongress eine schwere Niederlage erlitt, nach Leningrad gereist. Als Nachfolger wurde im Beisein des Generalsekretärs der Perestroika-Verfechter Guy Daspow bestimmt. Solowjow, obwohl Kandidat des Politbüros, ging auf eigenen Wunsch in Pension, heißt es. Die Rolle der Partei beherrschte dann auch einen großen Teil seiner Rede, die er vor dem Parteiplenum des Leningrader Gebietes hielt. Dabei kritisierte er das Zurückbleiben der KPDSU hinter der gesellschaftlichen Entwicklung und forderte auch eine Perestroika in der Partei. In den Parteiversammlungen herrsche Langeweile, während auf Straßen und Plätzen bei Kundgebungen die spannenden Themen behandelt werden, sagte Gorbatschow. Die Quelle der Kritik sei das Zurückbleiben hinter der Erneuerung. Dennoch dürfe die Partei nicht ratlos dastehen, sondern müsse die Kunst des politischen Kampfes neu erlernen. Nach dieser harschen Kritik an den konservativen Kräften in der KPDSU betonte Gorbatschow aber auch die Bedeutung, die ihr seiner Meinung nach zukommen soll. Die Rolle der Partei werde nicht schrumpfen, sondern ein unabdingbarer Faktor der Gesellschaft bleiben. Eine neue Gesetzgebung halte er allerdings nicht für erforderlich. Dabei ließ Gorbatschow offen, ob in einer neuen Verfassung der Artikel 6, der die führende Rolle der Partei festschreibt, gestrichen wird. Gorbatschow sagte lediglich, dass die bisherigen Formulierungen konkretisiert werden müssten. Die Partei brauche nicht geschützt zu werden, sie habe sich selbst zu schützen. Im Hinblick auf die auf den Frühling verlegten Kommunalwahlen, aus denen nach Einschätzung von Beobachtern die Partei voraussichtlich als Verlierer hervorgehen wird, forderte er die Ausarbeitung entsprechender Verordnungen für den Wahlverlauf auf Stadt- und Gebietsebene. Die Arbeiter einer Maschinenfabrik mit einer Belegschaft von 30.000 Mann fragten Gorbatschow immer wieder, warum denn die Versorgungslage auch in Leningrad so miserabel sei. Dazu antwortete er in seiner Rede: Wir haben den Arbeitskollektiven das Recht gegeben, ihre Produktion selbst zu bestimmen. Was ist das Ergebnis? Sie produzieren Waren, bei denen sie den höchsten Gewinn erzielen, die lebensnotwendigen Produkte aber werden vernachlässigt. Wenn es an Wohnungen fehle, solle man nicht auf die Hilfe des Staates warten, sondern die großen Unternehmen könnten auch von sich aus bauen. Die Zeit der Gleichmacherei sei vorbei, an die sich alle bisher gewöhnt hätten. Dennoch müsse im Zuge des zurzeit schmerzhaften Prozesses ein sozialer Schutz gewährleistet werden. Die Menschen seien nicht gegen die Perestroika, sondern nur unzufrieden damit, wie sie verlaufe. Die Unruhen in den sowjetischen Teilrepubliken Usbekistan, Aserbaidschan und Armenien sind gerade erst beendet. Mehr als 10.000 Mescheten mussten vor Übergriffen der usbekischen Bevölkerung geschützt und umgesiedelt werden. Da kommen weitere Meldungen über Streiks in Westsibirien auf uns zu. Die Bergarbeiter protestieren dort gegen ihre miserable wirtschaftliche Situation und die Streiks weiten sich weiter aus. Hermann Krause berichtet. Die Zahl der Bergleute, die sich im Ausstand befindet, liegt zur Stunde noch nicht vor. Die Nachrichtenagentur TASS teilte aber mit, dass nur zwei Städte des gesamten Kusnetz-Beckens, nämlich Belovo und Anschere, nicht bestreikt werden. Unklar ist auch, ob die Bergarbeiter in Meshtoretschensk tatsächlich, wie angekündigt, heute die Arbeit aufgenommen haben. Den letzten Meldungen zufolge soll das Streikkomitee noch zusätzliche Forderungen gestellt haben. Politische Losungen seien formuliert worden, die in einem offenen Brief an die sowjetische Regierung gerichtet wurden, heißt es. So fordern die Bergleute nicht nur eine Versorgung mit Lebensmitteln nach den normalen medizinischen Normen, sondern treten auch für eine Abschaffung der Privilegien für alle Amtspersonen ein. Wie sehr sich der ganze Aufstand politisiert hat, zeigen auch die weiteren Forderungen, nämlich erstens eine neue Verfassung der Sowjetunion unverzüglich zur Aussprache zu stellen und zweitens sie nicht später als bis zum 7. November des nächsten Jahres zu verabschieden. Obwohl der schnellstens nach Meschtoretschensk gereiste zuständige Kohleminister Michael Schadow die Verhandlungen bisher geführt hat, verlangen die Bergleute die Anreise oberster Regierungsmitglieder aus Moskau. Wie dringlich die Beilegung des Konfliktes ist, hatte Schadow gestern mehrfach betont, da die Kosten durch die ausgefallenen Schichten enorm sind. Hinzu kommt, dass gerade die Kuzbass-Region, die nach dem Donetsk-Becken der zweitgrößte Kohlelieferant ist, besonders wichtig für die ebenfalls dort angesiedelte Hüttenindustrie ist, sodass die Streiks auch Auswirkungen auf die Eisen- und Stahlverarbeitende Industrie haben. Folgekosten sind also unvermeidlich. Wie der Konflikt beigelegt werden kann, ist zurzeit völlig unklar. Die Streikversammlungen finden jetzt unmittelbar vor den Zechen statt. Dabei fordern die Bergleute die Unabhängigkeit ihrer Gruben von der staatlichen Bevormundung und eine bessere Entlohnung. Die örtlichen Partei- und Gewerkschaftsorganisationen haben sich mit den Bergleuten solidarisiert und sorgen für freie Verpflegung der Kumpel. Die Staats- und Regierungschefs der 7 mächtigsten westlichen Industrieländer konnten heute ein Treffen der Einigkeit beschließen. Ein Gipfelergebnis, das in den vergangenen 14 Jahren nicht immer zu vermelden war. Gerhard Irmler in Paris, wo man gleichzeitig 200 Jahre französische Revolution mit großem Pomp feierte, berichtet. Für den französischen Außenminister Roland Dumas bedeutet dieser Weltwirtschaftsgipfel einen Wendepunkt in der Geschichte der bisherigen 15 Gipfelveranstaltungen der 7 reichsten Nationen der Erde. Erstmals hatten sich auf besonderes Drängen der deutschen Bundesregierung die Staats- und Regierungschefs der 7 westlichen Industrienationen mit den weltweiten Umweltproblemen beschäftigt und damit eine neue Verantwortung, ein neues Bewusstsein für die Probleme dieser Welt demonstriert. Vieles, was in Paris beschlossen wurde, wird zwar vielen wieder nicht weit genug gehen, aber ein erster Schritt in die richtige Richtung, wie es oft so schön heißt, ist damit getan. Die Teilnehmerstaaten dieser Pariser Gipfelveranstaltung vereinbarten eine Rahmenübereinkunft über das Problem der Klimaveränderung auf der Erde, in der aber eher allgemeine Grundsätze festgehalten werden. Eine völkerrechtlich verbindliche Klimakonvention kam wie erwartet nicht zustande. Neu ist dagegen die Idee, Schuldenerlass für Entwicklungs- und sogenannte Schwellenländer mit Maßnahmen des Umweltschutzes zu koppeln. Hier ist vor allem Brasilien angesprochen und die Zerstörung der Regenwälder des Amazonas. Auch neue Kreditgewährungen, so heißt es, könnten von Umweltschutzmaßnahmen abhängig gemacht werden. Neben gemeinsamen Erklärungen zum Thema Terrorismus, Drogen, Menschenrechten, den Ost-West-Beziehungen und der Ostblockhilfe haben sich die 7 westlichen Industriestaaten auch auf ein weiteres Vorgehen in der Schuldenfrage geeinigt. So verlangen die 7 von den Schuldnerländern umfassende Programme zur Wirtschaftsreform. Internationaler Währungsfonds und Weltbank sollen einen deutlichen Schuldenabbau durch Anpassungskredite unterstützen, damit die Länder der Dritten Welt ihre Exporterlöse nicht mehr, wie so häufig, gänzlich in den Schuldendienst stecken müssen, sondern mehr Geld als bisher für die Entwicklung der Landwirtschaft und ihrer Industrien übrig haben. Die Banken wurden aufgefordert, Abstriche zu machen und eine flexiblere Haltung in der Schuldenfrage einzunehmen. Auch Bundesaußenminister Genscher, der Kanzler Kohl in Paris unterstützte, zieht eine positive Bilanz. Der Gipfel ist gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Übereinstimmung und durch den gemeinsamen Willen der beteiligten Staaten, sich den globalen Herausforderungen zu stellen. Bei den Ergebnissen fällt auf, dass in der West-Ost-Politik eine völlige Übereinstimmung in der Einschätzung der Reformentwicklungen im Osten erzielt werden konnte. Es gibt also eine gemeinsame politische Strategie der westlichen Industriestaaten. Und besonders wichtig ist auch, dass über die Fragen des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen in solcher Intensität gesprochen worden ist. Ganz im Sinne von Gorbatschows Glasnost, das heißt Offenheit, berichten heute die sowjetischen Medien ausführlich über die Streikbewegung, die auch auf das größte Kohleabbaugebiet der UdSSR, das Donezbecken, übergegriffen hat. Hermann Krause berichtet aus Moskau. Nach den Angaben der Gewerkschaftszeitung Trut befinden sich jetzt 100.000 Arbeiter im Ausstand. Die Pravda spricht von 80.000. Lediglich in Meschtoreschensk, wo die Streiks vor circa einer Woche begannen, hat sich die Lage in einigen Zechen beruhigt. Ansonsten aber solidarisierten sich in den letzten 24 Stunden auch die Belegschaften anderer Betriebe mit den Kumpeln. Hinzu kommt, dass aufgrund der ausbleibenden Kohlelieferungen in einigen Hüttenwerken die Produktion eingestellt werden muss. Dem Streikkomitee in Meschtoreschensk, in dem neben Arbeiter auch örtliche Parteivertreter sitzen, scheint die Entwicklung aus den Händen geglitten zu sein. Es appellierte in den Zeitungen immer wieder an die Besonnenheit der Arbeiter, aber ohne Erfolg. In einem Aufruf heißt es, eine Verlängerung des Streiks führt zu einer nicht mehr steuerbaren und nicht mehr vorhersehbaren Situation. Doch die Belegschaften beharren auf ihren Forderungen, wobei sich diese mittlerweile nicht nur auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Versorgungslage beziehen, sondern zunehmend politischer werden. Selbstständigkeit in der Wirtschaftsführung, Unabhängigkeit der Zechen von den Ministerien in Moskau und eine öffentliche Diskussion der anstehenden Verfassungsreform wird verlangt. Die letzten beiden Städte im Kusnezbecken, die sich bisher nicht an dem Streik beteiligten, haben sich mittlerweile angeschlossen, sodass sich das zweitgrößte Kohleproduktionsgebiet der Sowjetunion im Ausstand befindet. Nach Angaben der Gewerkschaftszeitung Trut wächst auch im Donezbecken die Unzufriedenheit, was wohl auch Folge einer sich verschärfenden Kohlekrise ist. Denn immer mehr Zechen produzieren auf Halde. Als Beispiel beschreibt die Komsomolskaja Pravda die Situation der Schachtanlage Aktyabe. An die höchsten Instanzen hätte die Zechenleitung ein Telegramm geschickt, denn die Halden würden weiter wachsen, schon hätte sich die Kohle selbst entzündet, die Ministerien aber hätten nicht reagiert. Die Kosten des Streiks sind für die Volkswirtschaft der Sowjetunion enorm. In den gesamten Tagen sei es zu einem Produktionsausfall von ca. 20 Millionen Rubel, das sind 60 Millionen Mark nach dem offiziellen Kurs, gekommen. Gibt es heute statt eines Ostblocks bereits zwei Ostblöcke? Einen kommunistisch-orthodoxen und einen reformfreudigen? Dem reformfreudigen wären die Sowjetunion, Polen und Ungarn zuzurechnen, dem orthodoxen die DDR, die Tschechoslowakei, Rumänien und wohl auch Bulgarien. Der Ostblock-Gipfel in Bukarest hat betont, der Warschauer Vertrag sei nach wie vor ein wichtiger Faktor des Friedens und der Stabilität in Europa und der ganzen Welt. Beschlossen wurde, den politischen Charakter des Warschauer Vertrages zu festigen. Aber zugleich hat der Ostblock-Gipfel festgestellt, dass jedes Volk das Schicksal seines Landes selbst bestimmt, dass es das Recht hat, das gesellschaftspolitische, wirtschaftliche und staatliche System nach eigenem Gutdünken zu wählen, dass es keinerlei universelle Sozialismusmodelle gibt und dass niemand das Monopol auf die Wahrheit besitzt. Zur Ergänzung muss man sich an Gorbatschows Rede vor dem Europarat in Straßburg erinnern, in der er alle Versuche, die Souveränität der Staaten einzuschränken, seien das Freunde und Verbündete oder nicht, als unzulässig bezeichnet und versichert hat, die Konzeption des gesamteuropäischen Hauses schließe selbst die Möglichkeit der Anwendung oder Androhung von Gewalt, Bündnis gegen Bündnis oder innerhalb eines Bündnisses, aus. Das alles ist eine klare Absage an die Brezhnev-Doktrin, mit der die Sowjetunion und ihre Verbündeten 1968 den Einmarsch in die Tschechoslowakei rechtfertigen wollten. Nach der Brezhnev-Doktrin lag Konterrevolution bereits dann vor, wenn eine regierende kommunistische Partei die Verwirklichung eines demokratischen Sozialismus im Sinne reformkommunistischer Vorstellungen in gewaltloser Form und unter Wahrung ihrer Bündnisverpflichtungen anstrebte. Die Brezhnev-Doktrin diente der Sicherung der sowjetischen Vorherrschaft in Osteuropa, indem sie den sowjetischen Einflussbereich einem Sonderrecht unterwarf. Die Doktrin beruhte auf dem universalen Geltungsanspruch der sowjetischen Auslegung von Sozialismus und natürlich darauf, dass die Sowjetunion behauptete, das Wahrheitsmonopol zu haben. Die Brezhnev-Doktrin wurde von China, Jugoslawien und Albanien, aber auch von dem Ostblock-Mitglied Rumänien scharf zurückgewiesen, ohne dass die Sowjetunion daraufhin versucht hätte, Rumänien zur Anerkennung der Doktrin zu zwingen. Mit dem Verzicht auf die Brezhnev-Doktrin hat die Sowjetunion ein wichtiges Disziplinierungsinstrument aus der Hand gegeben, nicht zuletzt wohl deswegen, weil sie erkannt hat, dass es untauglich geworden war. Die Aussage, niemand besitze ein Monopol auf die Wahrheit, reduziert zudem die ideologische Führungsrolle der Sowjetunion erheblich. Reformvorstellungen, die weit über die Gorbatschows hinausgehen, und orthodoxe Positionen, die weit dahinter zurückbleiben, sind damit gleichermaßen freigegeben für legitim erklärt.